Mein Fräulein, kennen Sie schon meinen Rhythmus? Einmal kurz, zweimal lang im Takt. Mein Rhythmus ist ein Ding, wo jeder mit muss. Einmal kurz, zweimal lang im Takt. Wer's mal mit mir probiert, ist wie elektrisiert. Ich schwank nicht hin und her, ich bin kein Amateur. Mein Fräulein, kennen Sie schon meinen Rhythmus? Einmal kurz, zweimal lang im Takt, das Takt. Yeah.